Fernsehreporter lieben solche Bilder. Kleine Gruppen von Männern und Frauen krabbeln nachts durch den Zaun und schleichen sich durch das Dickicht hinter der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Es sind illegale Immigranten, die es geschafft haben. Sie haben die Border Patrol, die Grenzpolizei, offensichtlich ausgetrickst. Die Zuschauer, die solche Berichte sehen, bemerken häufig auch die großen Taschen und Koffer, die mitgeschleppt werden. I don't know what's in those bags. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, sagt LKW-Fahrer Robert Haverkamp. It could be clothes. Could be marijuana, cocaine, methamphetamine. Es könnten Klamotten sein, Marihuana, Kokain oder eine Bombe. 2001 wurde unser Land in New York und Washington überfallen. Wollen Sie das noch einmal erleben? Haverkamp ist ein misstrauischer Mann. Er sieht sich als Mitglied einer Bürgerwehr, die die USA beschützt. Nicht direkt an der Grenze, sondern aus seiner Küche, einige hundert Kilometer weit entfernt. Seine Waffe, der Computer. Über das Internet kann er dank 15 verschiedener Kameras an der Grenze zwischen Texas und Mexiko beobachten, was sich dort tut. Sieht er etwas Verdächtiges, verständigt er sofort den Sheriff. Der wiederum informiert die Grenzpolizei und die macht sich auf die Suche nach den Illegalen. Somebody's gotta catch these people. Die Kameras wurden nicht extra für Haverkamp aufgebaut, sondern eigentlich für die Border Patrol. Im Prinzip sieht Haverkamp das, was auch die Grenzwächter sehen. Nachts muss sich Haverkamp schon ziemlich anstrengen, um etwas zu erkennen, denn restlich Auffäller liefern grünlich, schwarz, schwarz-graue Bilder und man sieht Menschen nur als dunkle Schatten. Haverkamp hält es für seine Pflicht, sein Land vor allem zu beschützen, was nicht legal reinkommt. Und das sind nun mal in erster Linie Mexikaner. Kaum ein anderes Thema spaltet die Amerikaner so sehr wie die illegalen Einwanderer. Gegner Haverkamp ist so besessen von der Jagd auf Grenzverletzer, dass er manchmal die ganze Nacht vor dem Monitor hockt. Denn wenn er schläft, kommen die Bösen ins Land und die kommen am liebsten nachts. Yes, we call those folks virtual deputies. Das sind unsere virtuellen Hills-Sheriffs, sagt Donald Ray, Leiter des Projekts. Ray und andere echte Sheriffs haben von der Bundesregierung in Washington $2 Millionen bekommen, um innerhalb eines Jahres zu sehen, ob diese Küchenfahnder Erfolg haben. Den haben sie zumindest, was die Mitgliederzahl angeht. Mehr als 35.000 Amerikaner bewachen inzwischen die Grenze per Computer. Aber die Bilanz der Truppe sieht ziemlich mager aus. Aufgrund ihrer Hinweise gab es mal gerade eben 8 Festnahmen und 4 Drogenrazzien. Nicht gerade viel für $2 Millionen. But I am so convinced. Das Geld ist dennoch gut angelegt, behauptet Ray, denn alles in allem funktioniert die Operation. Selbst wenn die Regierung kein Geld mehr zur Verfügung stellen sollte, Haverkamp will dabei bleiben. Ich habe vor kurzem Bussarde über dem Gebiet hinter der Grenze gesehen. Und die schossen blitzschnell nach unten. Das zeigte mir, dass da was nicht stimmt. Lag da ein Mensch? Vielleicht. Oder ein toter Hase? Kann auch sein. Fazit, Haverkamp ist entweder ein Superpatriot oder einfach paranoid.